Es ist 3 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Mara Tellmann. Guten Morgen. Die EU hat weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. So wird der gesamte europäische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Mit dem Ausschluss aus dem Zahlungssystem SWIFT sind die betroffenen russischen Banken praktisch vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten. Die Folgen der Sanktionen werden in Russland immer mehr spürbar. Dazu Demian von Osten, WDR Moskau. Es war gestern Abend schon schwierig, einen Bankautomaten zu finden, wo man noch Geld abheben konnte. Es funktionieren schon Bankbezahlsysteme wie Apple Pay und Google Pay nicht mehr richtig. Also das merken jetzt wirklich alle Russinnen und Russen und auch diejenigen, die bisher gesagt hatten, Politik, das ist nichts für mich. Sie werden sich jetzt in irgendeiner Weise damit beschäftigen müssen und viele werden sich dann die Frage stellen, woran liegt es, dass ich jetzt solche Einschränkungen habe? Und das ist dann vielleicht auch die entscheidende Frage für Europa, ob es gelingt zu kommunizieren, dass es Sanktionen gegen die russische Führung sein sollen und eben nicht gegen die Menschen hier. Die Europäische Union stellt für die ukrainischen Streitkräfte im Konflikt mit Russland eine 500 Millionen Euro bereit. 450 Millionen sind für Waffenlieferungen vorgesehen, 50 weitere Millionen für Schutzausrüstung oder Treibstoff. Unterdessen sollen die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung in den kommenden Stunden beginnen. Das melden russische und ukrainische Medien. Eigentlich wollten sich die Unterhändler schon gestern treffen. Grund für die Verzögerung sollen logistische und Sicherheitsaspekte bei der ukrainischen Delegation gewesen sein. Für die Gespräche an der ukrainisch-belarussischen Grenze seien von Kiew keine Bedingungen gestellt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich aber skeptisch, dass es zu einem Ergebnis kommt. Seit Beginn der russischen Invasion sind nach ukrainischen Angaben 352 ukrainische Zivilisten getötet worden. Unter den Toten seien 14 Kinder, teilte das Innenministerium mit. Zu Toten und Verletzten unter den ukrainischen Truppen gab es keine Angaben. Russland hatte erklärt, dass man nur ukrainische Militäranlagen ins Visier nehmen würde und dass die ukrainische Zivilbevölkerung nicht das Ziel der Angriffe sei. Erstmals hatte die russische Regierung gestern eingeräumt, dass auch russische Soldaten getötet und verwundet wurden. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht bleibt es trocken, teils neblig, dazu Tiefstwerte um 0 Grad im Hochsauerland bis minus 9 Grad. Am Morgen löst sich dann der Nebel schnell auf, der Tag wird wieder überall sonnig. In Monschau 9, in Rheine 10 und in Mörs 12 Grad. Am Dienstag erst freundlich, dann mehr Wolken bis 10 Grad. Und das war WDR aktuell. Uhr 3. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Die A1 Köln in Richtung Dortmund ist zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid nach einem Unfall gesperrt. Ebenso ist auf der A3 Köln-Oberhausen am Kreuz Leverkusen die Überleitung zur A1 Richtung Dortmund nicht befahrbar. Die A7 Hannover-Flensburg ist zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschener Kreuz ausweichen bzw. in Richtung Norden umgekehrt. Es brennt immer noch in Bad Lauchstädt in einem Strohballenlager. Da kommt es zu starker Rauchentwicklung. Bitte hier Fenster und Türen geschlossen halten. Und eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit Ben Sträubel und ich habe noch tatsächlich gestern 2 ARD-Popnacht-Survival-Becher poliert und ich habe noch einen gefunden. Das ist doch schön. Ich würde sagen, ihr kommt gleich dran. Es gibt einen Prominenten im Zombie-Kostüm. Falls ihr ihn erkennt, dann verdient ihr euch einen heiligen Gral. Yeah.

to the top. So, jetzt mache ich mal die Lichtorgel wieder aus. Hier. Sehr fein, weil ich habe gerade jemanden gesehen, der... So kann der doch nicht rumlaufen wie ein Zombie. Welcher Prominente steckt im Zombie-Kostüm? Heute feiert er Geburtstag. Ich habe die Hand gebrochen. Und der Trainer hat gesagt, Zepperl, du musst ins Tor. Und im Tor, ich bin nur ins Tor gegangen, wenn es recht weich und dreckig und batzig war, der Boden. Zum Schmeißen als Spaß. Aber wenn ich das jetzt höre, dann kriege ich noch immer ganz hart davon, obwohl das schon so lange her ist. Das geht einem schon nah, muss man echt sagen. Ja. Wie heißt denn der Prominente im Zombie-Kostüm? Falls ihr ihn erkannt habt, verdient ihr euch einen ARD-Pop-Nachtbecher. Wake up in Manila, ride to Belize, dive into the ocean and feel a little free. Skies of vanilla, smell it through the breeze. You could be the one, take a chance with me. You're running circles around your heart. I know it's going to be real dark. I take a minute, light a spark. We can dance into the fire. Si te vienes conmigo, piénsatelo bien. Vamos a tiempo y ahora un poco de revés. Porque cuando arrancamos ya no para el tren. Mira que te lo cuento bien. Yeah, yeah. Why don't we live? Why don't we live? Why don't we live just a little bit? Why don't we say? Why don't we say? Why don't we wake up in Manila? Ride to Belize, dive into the ocean and feel a little free. Skies of vanilla, smell it through the breeze. You could be the one, take a chance with me. Take a chance with me. Si mezclamos mi cerveza y tu tequila, hoy no hay controles de Berlín hasta Manila. Ay, tu sonrisa me parece poesía, yeah. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo yo? Why don't we live? Why don't we live? Why don't we live just a little bit? Why don't we say? Why don't we say? Why don't we wake up in Manila, ride to Belize, dive into the ocean and feel it. Die Popnacht. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. 'Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean. The Ocean hier in der ARD-Popnacht. Wer steckt denn hier im Zombie-Kostüm? Heute hat er Geburtstag. Es ist ein Sportler. Der kleinmäßige Torwart hat sich dort die Hand gebrochen. Alexander aus Endlingen im Nassen rausgehört. Unser Welttorhüter des Jahrhunderts, der Sepp Maier. Wenn es recht weich und dreckig und batzig war, der Boden, ja, zum Schmeißen, als Spaß. Ja, so ist es. Das ist Sepp Maier. Der feiert heute den 78. Happy Birthday to him. Und du bist nach doch einer längeren Corona-Auszeit, also 5 Wochen hast du das durchgemacht, den Mist, ne? Oh, und ich wünsche es keinem. Nee, das ist klar. Nicht einmal meiner Ex-Frau. Hör auf. Und auf jeden Fall bist du wieder im Leben zurück, endlich. Also erstmal Applaus. Danke. Schön, dass alles wieder gut ist. Und du bist dabei, Automaten zu befüllen. Das sind die, die man auf dem Bahnsteig immer sieht, diese Teile, ne? Richtig, genau. Da kenne ich ja auch die einzelnen Produkte nach Nummern schon. Ich nehme immer Nummer 65. Das ist immer gut. Ja, ist immer gut. Machst du nicht was falsch mit, oder? Manchmal ist auch irgendwas, hängt irgendwas davor, dann kann ich es nicht so erkennen. Und dann habe ich mich schon arm gekauft an diesen Beef Jerkys. Oh. Ja, okay. Siehst du, da kriegst du einen Schock jetzt. Da denkst du, wer kauft denn das? Ja, wobei Beef Jerky ist ja eigentlich eher weiter oben. Ja, ist weiter oben. Ich sage, da sitzt du weiter oben. Und das ist natürlich, das ist sehr trickreich, weil da sind ja ungefähr für, ich glaube, für 100 Euro sind dann so fünf kleine Teile drin. Da kannst du immer nachwerfen. Ne? Also alles, was ich hier nachts erarbeite, das werfe ich dann in deine Automaten, damit es dir gut geht, siehst du mal. Ja, wunderbar. Ja, dann ist mein Arbeitsplatz. Aber fühlt sich jetzt wieder wohl so, wenn du jetzt die Leute siehst und sagst, ach, das ist ja mal wieder toll im Leben zu sein? Ich sag mal so, es ist heute mein erster Tag. Ach so. Und es wird halt mal wieder Zeit, dass ich unerfreut komme. Also 5 Wochen zu Hause, es reicht. Man merkt, so eine gewisse Lebensfreude ist wieder da. Das freut mich. Ja. Lieber Alexander, du bekommst einen ARD-Popnachtbecher. Super, geil. Dann haben wir eine gute Zeit. Den kannst du vielleicht auch irgendwie mal platzieren. Da können wir ein Spielchen draus machen. Irgendwo an einem Bahnhof, an dem du was befüllst. Ja, und du darfst raten, an welchem. Genau, dann sag ich dann, ich wähle dann die Nummer. Hol mir den wieder raus. Also, bis bald. Ciao, bleib gesund. Bis dann. Tschüss. I don't wanna make it complicated. I don't wanna see something wrong. I don't wanna have to ask for favors. You say no, no. Out of fear of getting automated. Close the curtains, leave the last light on. Do you think we're getting suffocated? Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we're bruised. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you now. On a night like. And when the lights go out the way you sleep, I'll lay before your feet on a night like this. I wish I could talk to your body, a talk to your body, a talk. I wanna get close like I'm on your clothes, like I'm on out of love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, a talk to your body right now. I don't wanna be the one who breaks us. I don't wanna watch us come undone. Do you think what we have's outdated? I said no, no. I know we got what it takes to make it. All the others just dropped and run. Doesn't matter what they throw, we'll face it. Is something wrong? Tastes like old love. Looks like we're bruised. We live the life we choose. If I could fly like a superhero, I'd be right beside you. wish I could talk to your body, to talk to your body, to talk. I wanna get close like I'm on your toes, like I'm on it in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, to talk to your body right now. I wish I could talk to your body, to talk to your body, to talk to your body. Wanna get close like I'm on your toes, like I'm on in love. This hotel smells like cheap perfume and I wish I could talk to your body, talk to your body right now. I wish I could talk to your body, talk to your body, talk. It echoes through the darkness, telling me you're so alone. Your heart's trapped in this empty apartment. Yeah, you're in deeper than I know. Yeah, you needed me, but I was at my worst. I forgot about you and got lost in the work. I said I'd give my last breath now just to stop your hurt. Neuer Hit war das, ach ja, von J.C. Stewart, Love Like That, hier in der ARD-Popnacht. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again, lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes

ARD Popnacht. Aktuell. Wir halten euch die ganze Nacht über die aktuelle Entwicklung in der Ukraine auf dem Laufenden. Heute ist ja Rosenmontag und auch dieser Rosenmontag steht im Zeichen der Ukraine-Krise. Jens Grotegut aus unserem ARD Popnacht Aktuell-Team. In Köln zum Beispiel, da wird heute statt eines Karnevalsumzugs eine Friedenskundgebung durch die Stadt ziehen auf der Umzugsstrecke mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Dazu hatte das Festkomitee Kölner Karneval aufgerufen und gleich gesagt, Kostüme sind hier ausdrücklich erwünscht. Gestern hatte es ja schon deutschlandweit massive Friedensproteste gegeben. Allein in Berlin waren, je nachdem, ob man jetzt der Polizei oder den Veranstaltern glaubt, zwischen 100.000 und einer halben Million Menschen auf der Straße. Auf Plakaten war unter anderem Heizung runter für den Frieden zu lesen oder auch mit so einem kleinen Augenzwinkern Make Borscht not War. Manche Schilder haben hier auch auf die Nähe zum Krisengebiet hingewiesen. Berlin-Freiburg 680 Kilometer. Berlin-Front 670 Kilometer. Und an der Schweigeminute hat man da auch der Menschen in der Ukraine und den bisherigen Opfern des Krieges gedacht. Heute soll ja verhandelt werden. Russische und ukrainische Vertreter treffen sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Aber nicht nur der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist skeptisch, ob da wirklich irgendetwas Handfestes bei rumkommt. Er rechne nicht mit einem Ergebnis, will es aber immerhin versuchen. Auch wenn es hier nur die kleinste Chance gibt, den Krieg zu beenden, muss man eben diesen Versuch starten. Und auch Carlo Massala, Sicherheitsexperte von der Bundeswehr-Uni München, sagt in den ARD-Tagesthemen, dass er wenig optimistisch ist. Wenn man sich anschaut, was da für eine Delegation seitens der Russen hingeschickt worden sind, da sind keine professionellen Diplomaten dabei. Das sind Putin-Gefolgsleute, aber das ist sozusagen nicht das russische Auswärtige Amt. Und Zelensky hat schon in seiner Rede meines Erachtens sehr richtig darauf hingewiesen, dass von diesen Gesprächen nicht viel zu erwarten ist, dass die Ukraine sie natürlich trotzdem wahrnimmt, um jede Möglichkeit nach einem Frieden auszuloten. Es ist auch schwer vorstellbar, dass Putin auf seine Maximalforderungen, nämlich Kapitulation der Ukraine, Neutralisierung der Ukraine verzichten wird. Und das ist natürlich für die Ukraine unannehmbar. Also von daher sollte man keine großen Hoffnungen in diese Gespräche, die jetzt stattfinden, setzen. Aktuelle Infos zur Ukraine-Krise auch wieder in 19 Minuten in unseren Nachrichten hier in der ARD-Popnacht. And I think of you, caught up in circles, confusing it, nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase, a memory, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you have said. Then you say, oh, so, and I fall behind. Second and unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, and the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. Time after time. time after time, time after time, time after time. Die Popnacht. Falls ihr was habt, das nicht auf die Straße gehört, dann gerne WhatsApp schicken. Aber wenn man so gut bei Stimme ist wie Michael, dann kann man das auch selbst machen. Hallo, guten Morgen. Korrektur von der A4 im Kreuz Köln-Süd auf die A555 Richtung Bonn. Das ist ein liegen gebliebenes Fahrzeug. Abschlepper ist vor Ort, Polizei auch. Das Ganze ist in der Kurve ein bisschen sehr, sehr eng. Vorsichtig fahren. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Michael ist ein guter Kerl und damit Mitarbeiter der Minute. Und falls ihr auch Mitarbeiter der Minute werden wollt, mit einer Info 07-221-2011. Love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. Mm, yeah, mm, yeah. this is trouble, but it feels right. Keeping on the edge of heaven and hell is a battle I cannot fight. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. Chance, put the gun in my hands, playing Russian roulette till she's empty. No, no, I don't wanna die young, don't wanna die young and hopeless. So, so, if I'm gonna die young, just in case I die young, I wrote this. All these changes, you don't make me play this. Break up, make up, and we do it again. This time I know. Hanging in my mind, right? She's so sweet, but she caught me on my blind side. You know it's true, I'm f***ed up too. But you know I'm always coming back for you. Cause every time I see you, make me wanna rewind. Love wins out, so I'm throwing up a peace sign. You know it's true, I'm bad for you. That's just something that I've been going through. All these changes, you don't make me play this. Break up, make up. This time I know, I know, I know. There's no looking back, it's all in the past. I'll let you go, you'll go, you'll go. The love that we had is making me sad. You keep saying you hate me. I'll let you go, you'll go, you'll go. The love that we had is making me sad. So I let you. Los ist kalt, bitter kalt. In Halberstadt ist es kalt bei Anja, weil die trägt gerade Zeitungen aus und hat sich schon mehrfach geschüttelt. Würde lieber wieder ins warme Bettchen hüpfen, deswegen ein Aufheizhit wäre jetzt genau das Richtige, wie sie schreibt. Und das wäre für sie alle Farben und Kiddo mit All Right kommt sofort, wenn da noch nicht was von der Autobahn war. Hallo? Guten Morgen, Baby. Morgen. Hier ist der Joachim aus Kehl. Ich bin auf der A5, Fahrt Richtung Freiburg unterwegs. An der Anschlussstelle Appenweier liegt ein größeres totes Tier auf dem rechten Fahrstreifen. Aufpassen, Dankeschön für diese Info, lieber Joachim. Und ach ja, alle Farben hier sind. This is forever. Wake me up, say it's a dream. Everything's better together. Guess we were never meant to be. Wake me up when this is over. Cut me off so I can heal. Drunk on love like we were never sober. I knew. Eine aktuelle Gefahrenstelle von der A7, da sind Menschen auf der Fahrbahn Hannover-Hamburg im Dreieck Walsrode. Bitte besonders aufpassen. Too many voices, too many noises. Invisible wires keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments. And they only steal me away from you. Climb into our own private bubble. Let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. I'll be your man. So many faces staring at their shoelaces. When all anyone wants is to be seen. So tonight, let's be honest. We all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. Slide over here, let your hands feel the way. So far.